Kundgabe 5983. Empfangen durch Bertha Dudder am 23.06.1954. Letztes Gericht, Liebeakt Gottes. Das letzte Gericht muss gleichfalls als ein Liebeakt Gottes gewertet werden, denn auch ihm liegt die Weiterentwicklung des Geistigen zugrunde, das versagt hat in seiner letzten Erdenlebensprobe und das in einen neuen Ausreifungsprozess eingegliedert werden muss, um einmal das letzte Ziel zu erreichen. Das letzte Gericht ist also gleichsam ein abschließendes Ordnen des in Unordnung Geratenen. Es ist ein Richten und Einfügen in die verschiedenen, dem Reifegrad des Geistigen entsprechenden Formen. Es ist das Beenden einer Entwicklungsperiode und der Beginn einer neuen, nach meinem Plan von Ewigkeit, dem tiefste Weisheit und Liebe zugrunde liegen. Auch ein richtender Gott bleibt ein Gott der Liebe, weil meine Gerechtigkeit nur so wirken kann, wie es meine Liebe ersieht, als für das Geistige nützlich und doch ausgleichend für das verkehrte Denken und Handeln der Menschen, die diesem Gericht verfallen. Auch die größte Schuld muss irgendwie gesühnt werden, wenn sie nicht dem einen übergeben wurde, der sich selbst als Sühneopfer dargebracht hat. Es muss ein Ausgleich geschaffen werden, um diese große Schuld zu verringern. Und dieser Ausgleich ist eben gewährleistet durch das Gericht, durch das Versetzen des Schuldiggewordenen in den Zustand, wo es wieder die Schuld abtragen muss, da es freiwillig das Geschenk der Entsühnung nicht annahm. Es ist das letzte Gericht keineswegs ein Akt göttlichen Zornes, sondern nur ein Liebeakt, wo auch meine Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt, weil diese nicht ausgeschaltet werden kann bei einem Wesen, das überaus vollkommen ist. Ich könnte nun wohl jeden Einzelnen für sich meine Gerechtigkeit fühlen lassen. Ich könnte jeden Sünder gleichsam umgehend strafen. Doch dieses entspräche nicht meiner Weisheit und auch meine Liebe würde dann schwerlich erkannt werden können. Denn ich bin überaus langmütig und geduldig. Und ich schiebe ein Gericht, wie das am Abschluss einer Entwicklungsperiode, so lange hinaus, wie es möglich ist, um noch zuvor Menschen für mich zu gewinnen. Und ich halte meine schützende Hand über Ungerechte und Böse, weil ich sie mit meiner Liebe besiegen möchte und nicht als strafender Gott von ihnen gefürchtet werden will. Ist aber dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich Ordnung schaffe, weil eine freiwillige Rückkehr zu mir ganz aussichtslos ist, dann muss meine Liebe scheinbar zurücktreten. Und dennoch ist sie allein die treibende Kraft. Meine Liebe beendet einen satanischen Zustand und hindert meinen Gegner an weiterem, zerstörenden Wirken. Ich rette die Seelen vor dem Fall in die tiefste Tiefe. Ich binde sie erneut in harter Materie und reihe sie also wieder ein in den Entwicklungsprozess. Ein Gericht, das wieder nur die Erlösung bezweckt, nicht aber ewigen Tod. Und das darum wohl mehr meine Liebe beweise zu allem, was ich geschaffen habe, zu allem, was tot ist und zum ewigen Leben gelangen soll. Amen.